Das Außenministerium der TVJK veröffentlichte ein Memorandum um die Verantwortung der USA dafür, dass sich die koreanische Halbinsel in einer explosiven Lage des Thermonuklearkrieges befindet und die Richtigkeit und Legitimität der unvermeidlichen Selbstschutzoption der TVJK angesichts der entstandenen Situation klarzumachen. Es wurde am 20. April als offizielles Dokument der UNO-Vollversammlung und des UNO-Sicherheitsrates Nummer A71-866S 2017-303 verteilt.